Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Wir starten in eine neue Woche. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim Talkradio. Heute Nacht wieder ohne Themenvorgabe von mir. Das heißt also, ihr könnt hier anrufen zu eurem Top-Thema. Ihr könnt anrufen zu den Dingen, die euch am meisten interessieren. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und ich möchte einen Themenvorschlag machen, den wir vielleicht aufgreifen könnten in dieser Sendung. Wir haben hier im Talkradio schon oft gehört von Gewalt an Frauen von Männern. Umgekehrt aber gibt es das ganz genauso und ist wenig in der Öffentlichkeit, nämlich Gewalt an Männern von Frauen. Wenn einige Männer von euch in dieser Weise betroffen sind, wenn sie vielleicht sogar misshandelt worden sind von der Freundin, von der Frau und wenn ihr Lust habt, darüber zu sprechen, dann könnt ihr jetzt anrufen unter der bekannten Telefonnummer 0130 2911, 0130 2911. Aber das ist nur ein Themenvorschlag von mir. Generell gilt offenes Thema. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema. 0130 2911. Und jetzt bin ich gespannt auf den Alexander. Und der ist 24. Ja, genau. Stimmt. Schönen guten Morgen, Jürgen. Alexander, guten Morgen. Ja, ich habe dir eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar über meine gescheiterte Beziehung. Ja. Und zwar mit einer Freundin, die meiner Meinung nach eine Nymphomanin ist. Aha. Oder war. Und ich glaube, dass sie immer noch ist. Aha. Und da spielt auch die Entfernung, dass sie ja 80 Kilometer von mir entfernt und auch dabei, da spielt also eine große Rolle, finde ich so. Ja, was genau ist bei euch vorgefallen? Ja, ich sag mal so, vielleicht ein Stichwort, Dauersex so. Dauersex? Ja. Ist ja nicht schlecht, ne, oder? Ja, das habe ich mir ungefähr 23 Jahre und ein paar kaputte auch gedacht, bis sie hier in meine Tür reingekommen ist. Ja. Also erzähl mal von Anfang an, wie lange wart ihr zusammen? Wir waren 3 Monate zusammen, mehr habe ich nicht auch gehalten. 3 Monate. Ja. Und was genau ist jetzt sexmäßig abgegangen? Ja, also von angefangen ist es sofort, indem sie hier in meine Tür reingekommen ist, weil der in anderen Ort wohnt und wir haben uns nur am Wochenende gesehen. Ja. Und dann kam sie dann zu mir hin, nachdem wir uns erstmal telefonisch halt wieder erstmal, wenn wir so besprochen haben, so kam sie dann nach, muss ich dazu erstmal sagen, dass ich sie schon seit ungefähr 6 Jahren kenne, aber seit ungefähr 4 Jahren von den 2 abgezogen, nicht mehr gesehen habe und wir auch Kontakt unterbrochen haben. Aha. Und dann hat sie sich einfach gemeldet, dann kam sie auf mich besuchen, sag ich mal so. Ja. Und ich sag mal so, jetzt in Anführungsstrichen ohne Vorwartung wurde losgelegt. Und direkt beim ersten Mal? Ja. Und die Initiative ging dann folglich von ihr aus? Ja. Und du warst baff und erstmal erfreut? Erstmal tue ich fantastisch so, ne? Also ja. Wie gesagt, in 23 Jahren habe ich mir sowas gewünscht. Ne? Sag das mal ein bisschen konkreter. Sie kam also rein. Und ihr habt gar nicht lange und viel geredet? Nee, da tue ich klassisch, also das ging, die kam ja nachmittags so und ich wohne ja mit meiner Mutter zusammen und das ging natürlich nicht so, ne? Aber da, also so jetzt, wenn andere Leute dabei waren oder sind, da fällt sich natürlich ganz normal, also das läuft alles wie mal hier eine normale Beziehung ab. Ja. Und sobald dann, sagen wir so, die Tür schließt oder wir dann halt alleine sind. Also als ihr dann alleine in deinem Kinderzimmer wart und die Mutti nicht mehr in der Nähe war, ja, genau. Da ging sie dir in die Hose? Ja, so ziemlich heftig, also stimmt. Ja. Und wie gesagt, die ersten 2, 3 Male war das natürlich fantastisch. So. Mhm. Also ich sag mal so, nie mehr wieder satt so und ich neige ja auch ab und zu dazu, so mal etwas mehr zu haben als sonst, sag ich mal so. Ja. Und das war durchgefahren. Bis dann ich gemerkt habe, dass es irgendwie immer extremer wird und dass ich das erstens auch körperlich nicht mehr verkraften kann. Wie viel Mal hat sie dich denn rausgefordert pro Nacht, wenn ihr zusammen wart? Also ich, jetzt ohne zu lügen, ich habe das wirklich nicht gezählt, weil, aber das lief dauernd so. Ja, sag mal so, wenn sie jetzt irgendwie jetzt am Wochenende, zum Beispiel Samstag oder Montag, Sonntagmorgen früh von in so einer Fete oder Diskothek nach Hause gekommen sind, ja. So gegen 3, 4 Uhr nachts, morgens, dann ging das so bis ungefähr 8, 9 Uhr morgens dann, also jetzt 4, 5 Stunden Dauerzug. Ja. Mit vielleicht einer kleinen Zigarettenpause, die sie mir erstattet hat. Ja, und das hast du auf die Reihe gekriegt? Kaum. Kaum, ja. Kaum. Ich habe also immer wieder versucht so und ich weiß nicht, vielleicht funktionieren die Schwellkörper bei mir etwas vielleicht besser als bei jemand anderen. Also die hat immer gedacht, ich kann es immer wieder noch. Ja. Aber das war vielleicht eine reine Trotzreaktion von mir so irgendwie. Ja, und ich habe gesagt, okay, du kannst wieder, dann machen wir wieder. Ne? Und natürlich, ich habe mit ihr darüber gesprochen und alles, dass ich keine Maschine bin. Ja. Ihre Antwort darauf war, ja, dann mache ich alleine aus dir so. Ne? Ja. Okay, das klingt am Anfang vielleicht ein bisschen witzig oder auch ganz cool. Ja, natürlich, aber, ja. Aber irgendwie geht es einem dann auch auf die Nerven, ne? Oder es geht einem auf die Eier, ne? Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Das Beste war, die ersten zwei, drei Wochenenden war ich irgendwie mächtig am Protzen, so, ne? Also, ja. Weil das kommt ja nicht alle Tage vor. Und die Jungs immer, und wie ist sie und so? Ich so, klasse, und das würdet ihr mir gar nicht glauben und so. Aber nur so nach vierten, fünften Wochenende, wo ich schon mit blauen Flecken kam und mit irgendwelchen Spürwunden am Rücken, wo ich meine Bettwäsche schnell wechseln musste, bevor Mama das irgendwas aus dem Gesicht bekommt, dann haben sie schon natürlich anders geguckt. Was ist denn los, Alex? So, was? Ich so, ja, ich würde also sagen, Bettverletzung. War, es war wirklich so, dass sie niemals sich zufrieden gegeben hat. Sie wollte immer noch mehr und immer noch mehr. Ja, immer noch mehr. Ich habe sie wirklich angefleht, Schätzchen, lass uns aufhören, ich sterbe. Ich kann nicht mehr, ich konnte keine Luft mehr kriegen, gar nichts mehr so. Ja. Ich sterbe. Und ich habe, wie gesagt, schon verschiedene Tricks versucht hier anzuwenden, mit Zigarette, Rauch und Balkon und so, und das habe ich auch gemacht. Und natürlich, und ich habe ihr versprochen, ich gehe nackig auf den Balkon, damit ich mich ja nicht anziehe, damit das ja nicht abtörnend wirkt irgendwie, bin ich auf den Balkon draußen gegangen, also rausgegangen. Sie ist mir sofort nach ein paar Minuten hinterher und dann wollte sie weiter mit mir auf den Balkon loslegen. Ich so, das geht hier nicht. Das heißt also, auch wenn du gesagt hast, ich will nicht mehr, sie hat das immer weiter forciert und hat ja keine Ruhe gelassen. Also ja, ich fand das wirklich, also für mich war das schon hinterher so, dass er als, wie soll ich das jetzt ausdrücken, so ein Egoist, sag ich mal so, in der Richtung. Ja. Ne? Also quasi nur um sich selber gekümmert. So und war sie sauer, wenn du nicht mehr wolltest? Bitte? War sie sauer, wenn du nicht mehr wolltest? Also die reagiert hat sie nicht so. Mhm. Sie hat versucht, irgendwie wahrscheinlich auch zu verdrängen, aber ich habe schon gemerkt, dass sie da nicht so ganz mit einverstanden war. Habt ihr das denn so in der Endphase dann eurer Beziehung thematisiert? Hast du das mal auf den Tisch gelegt, dass es so nicht geht? Also ich habe ihr das natürlich schon so versucht, so beizusteuern, also beizubringen. Nur ausgegangen von der Trennung bin ich nicht mit dem Thema, weil ich sie irgendwie nicht in der Richtung vielleicht verletzen oder so. Oder du wolltest nicht als Schlappschwanz dastehen? Kann sein. Ja. Das kann natürlich sein, obwohl jeder normaler Mensch weiß, es geht nur bis zu einem gewissen Punkt und weiter halt nicht. Und wie gesagt, ich bin ja keine Maschine, das habe ich auch klar gemacht. Alexander, nun ist es vorbei und du hast es beendet. Davon gehe ich aus. Mit welcher Begründung? Ich habe halt die Entfernung vorgezogen. Und zwar deswegen, weil ich ihr gesagt habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie mit ihrer ausgeprägten sexuellen Neigung zu Hause, wenn wir uns nur am Wochenende sehen, dass sie da, wo sie wohnt, nur jetzt ganz brav und still sitzt, die 7 Tage oder vielleicht die 14 Tage. Und wenn sie uns hier sehen und nur mit ihren Kumpels oder Freunden, Bekannten nur essen geht und mal Eis lutschen und das war's dann so. Das konnte ich mir eigentlich nie vorstellen. Hat sie es hingenommen? Sie hat es insofern hingenommen, dass sie mich vor einer Woche, letzte Woche Sonntag angerufen hat, nach ungefähr 2 Monaten der Trennung und sich mehr oder weniger angekündigt hat, mich wieder zu besuchen. Und jetzt muss ich wirklich sagen, jetzt weiß ich nicht so ganz genau, trotz allem weiß ich nicht so ganz, ob ich mich freuen soll, weil ich habe ja so nichts gegen sie. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich sie vielleicht noch irgendwie liebe, weil die Abschnitte zu kurz waren, aber ich habe sie unheimlich gerne. Also ich habe, von einer Seite habe ich irgendwie Angst und von der anderen Seite freue ich mich ja wieder, dass sie kommt. Andererseits, wenn geklärt ist, dass ihr keine Beziehungen miteinander habt und du ab und zu diesen Sex mitmachen willst, dann ist es doch in Ordnung. Diesen exzessiven Sex. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das so mit mir selber vereinbaren kann, weil ich weiß nicht, wie sie jetzt das da hinten so irgendwie, und ich bin ja mehr so auch dieser, ja, von der Seele auch dieser Typ so, der sagt, okay, wenn du da jetzt irgendwie mit anderen Typen was hast, dann weiß ich nicht, kann ich irgendwie nicht, will ich nicht. Nicht, dass sie für mich alleine beanspruchen kann oder will, das stimmt also, ja gar nicht. Also nur so eine Sexgeschichte mit ihr kannst du dir nicht gut vorstellen. Ne, also das ist schon mehr oder weniger einmal schiefgegangen. So, ne? Ja, dann würde ich, also wenn du so tickst, dann würde ich das auch nicht machen. Ja, ich sag mal so, ich würde gerne, dass sie mich zum Beispiel besuchen kommt, aber unter mich besuchen kommt, versteht sie wieder wahrscheinlich was anderes. So, ne? Also mit mir wieder loslegen und vier voll rumballern, bis ich irgendwie wieder was weiß ich. Dann lad sie wieder aus. Ja, das ist natürlich so gesagt, so, ich weiß nicht, das kann ich irgendwie schlecht. Also wenn schon jemand irgendwie, wenn ich sie am Telefon habe oder vielleicht, die macht das so eine gerne Überraschung, schon vor meiner Tür zu stehen, obwohl die halt die Stunde mit dem Auto fahren muss, ich kann ihr dann irgendwie sagen, komm jetzt, verzieh dich irgendwie, da ist sie mir, also da mag ich sie dafür viel zu sehr, ne, um mir da sowas zu sagen. Ist denn dann trotzdem auch doch noch der Reiz am Sex da? Irgendwie was, doch noch was Verlockendes, trotz der schlechten Erfahrung? Natürlich, klar. Also das ist nicht so, dass ich irgendwie endgültig jetzt irgendwie das so eine negative Erfahrung auf mich gewirkt hat. Also ne, doch, auf jeden Fall. Also wenn die Sache klar ist, wenn du das für dich gebonkt bekommst, dass es nur eine Sexgeschichte ist, auf was anderes wird es wohl nicht mehr hinauslaufen, nachdem was passiert ist. Glaube ich auch nicht. Dann mach es. Oder so. Ansonsten musst du halt da hart auftreten. Ja, das, ich sag dir zum Beispiel, jetzt würde ich so ein Beispiel jetzt, wie zum Beispiel, wo sie noch bei mir war, ich gehe auch gerne also in Clubs, also jetzt Sauna und so, mal gerne saunieren und so, da habe ich sie natürlich mitgenommen. Die hat nicht mal von wie andere Menschen vielleicht ein leichtes Pip von Exhibitionismus hat sie dabei. Da habe ich ja auch, das gebe ich auch wahrscheinlich zu. Aber sie hat das überhaupt nicht geschätzt von anderen Menschen, so die ich kenne. Aus dem Club raus und sie aber nicht, hat sie das nicht gestört gemacht, irgendwie jetzt in der Dampfsauna richtig mit mir da loszulegen, obwohl da kriegst du wirklich absolut gar keine Luft bei irgendwie Dampfsauna, so, ne? Und ich hab ihr das erklärt, es geht nicht, wir werden hier abkratzen, wenn du so weitermachst. Nein, es ging nicht, es war vorbei, also schon drauf und schon war vorbei, so, ne? So Armbänder hinten und irgendwie verrenkt und so. Ja. Und Alexander, ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja, klar, sicher. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, danke dir auch. Tschüss. Okay, tschüss. Ja. Jana ist am Telefon und 32 Jahre alt. Ja. Hallo. Hallo. Dein Thema, Jana. Ja, mein Thema, es geht eigentlich um die alten Stasi-Seilschaften und die heute noch sind. Alten Stasi-Seilschaften? Ja. Da bist du und dein Leben irgendwie von betroffen. Ja, ja. Erzähl mal. Naja, ich war damals, das war 87 und da hat man mir als erstes meinen Sohn weggenommen. Im Mai, genau auf seinem Geburtstag. Warum? Warum? Ja. Ja, ich war für die sozialistische Erziehung von Kindern nicht tragbar. Wie alt war dein Sohn da? 6 Jahre wurde er gerade. Und da hat man ihn dir weggenommen? Ja, ja, auf seinem Geburtstag am Mai. Mit der Begründung, dass du nicht tragbar seist? Ja, ja, ich habe gemotzt. Ich bin nicht in die Partei gegangen, habe im Büro gearbeitet, war auch mit Geheimnisträger, weil wir eben fürs westliche Ausland produziert haben und so. Und habe dann nachher wegen Wohnung und so, ich habe viel Verwandtschaft in Hamburg und Umgebung gehabt. Und habe dann eben einen Ausreiseantrag gestellt. Also du warst denen ein Dorn im Auge. Oh ja. Und dann gab es diese drastische Maßnahme, die ja nun schon, also sehr, sehr schlimm ist, dir dein Kind wegzunehmen. Wie ging das dann weiter? Na, dann im Sommer haben sie mir dann, da habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt. 87, wir kamen von Schwiegereltern nach Hause, waren eine Stunde weg. Also ich hatte sie eine Stunde alleine gelassen, meine Tochter damals. Und da war dann eben das Schloss aufgebohrt. Da war meine Tochter dann auch weg. Die haben sie dann in ein Krankenhaus gebracht. Und dann musste ich unterschreiben unter Druck, sonst kommt sie auch ins Heim. Also der Junge war im Heim? Nee, da musste ich dann im Nachhinein unterschreiben, dass er eine außergerichtliche Einigung, dass er zur Adoption freigegeben wird. Ach du Jemine. Und der kam dann zu Pflegeeltern. Ja. Und ist auch bis heute noch nicht adoptiert worden. Er ist heute noch nicht bei dir? Ja, jetzt nach 8 Jahren habe ich ihn, also letztes Jahr im September, gefunden. Und die Tochter? Die Tochter lebt bei ihrem leiblichen Vater. Und der Junge war 8 Jahre von dir getrennt? Ja, ja. Wie kommt das, dass nach der Wiedervereinigung da nicht was in Gang gekommen ist? Ja, deswegen sage ich ja, die Seilschaften, die eben heute noch sind. Jetzt ermittelt der Staatsanwalt erst. Wie konkret sind denn dann deine negativen Erfahrungen? Was hast du unternommen nach der Wiedervereinigung? Oh, ich bin ewig zum Jugendamt hingerannt, hab zum Staatsrat geschrieben damals, Abteilung Inneres. Und ich meine, es war damals so, das wissen wir auch erst jetzt, dass die das damals gar nicht weiterleiten brauchten, so eine Eingaben. Das war gar nicht. Das brauchten die überhaupt nicht bearbeiten. Also wir sprechen jetzt von nach der Wiedervereinigung. Ach so, jetzt nach der Wiedervereinigung. Ja, da war ich 92 nochmal da. Und da hatten sie mir dann eben gesagt, dem Kind geht's gut, obwohl es ihm überhaupt nicht gut ging. Ja. Er ist in der Nervenklinik gewesen. Die Pflegeeltern wurden mit ihm nicht fertig und haben sie in eine Nervenklinik gesteckt. Und da wurde er dann eben bearbeitet, dass er mich vergisst eben. Jetzt hat sich das so lange hingezogen, bis du deinen Sohn wiederbekommen hast. Ja, da hat eine Tante vom Jugendamt einen Fehler gemacht, hat mich nach 8 Jahren angeschrieben. Ich möchte meine Vermögensverhältnisse darlegen, zwecks Heimkostenbeteiligung. Weil die Pflegeeltern nicht mit ihm fertig geworden sind und ihn dann in ein Heim verbracht haben. Und du glaubst, dass diese Verzögerung, diese vielen Jahre jetzt vergangen sind, weil da noch alte rote Socken sind, die deinen Fall unter der Decke halten wollen? Ja, ja. Das haben sie auch immer noch versucht. Ich sollte ihn ja jetzt danach auch immer noch nicht sehen. Hast du das denn versucht, an ihn ranzukommen nach der Wiedervereinigung? Mit Nein, mit einem Rechtsbeistand, mit einem... Nee, das haben wir damals ja noch nicht gewusst. Ich habe ja auch nicht gewusst, laut Wiedervereinigung, dass sie mich hätten informieren müssen, wo das Kind überhaupt ist. Also du hattest keinen Rechtsanwalt, der dir geholfen hat? Nee, den habe ich erst jetzt. Das war wahrscheinlich auch ein Fehler, ne? Aber das wusstest du wahrscheinlich auch nicht, wie man das dann macht. Nee, das war uns überhaupt nicht klar. Mein Gott, jetzt ist der Junge so lange von dir getrennt gewesen. Mhm. Wie ist denn jetzt so euer Verhältnis miteinander? Na, das Verhältnis ist eigentlich gut. Außer, dass wir ihn kaputt gespielt haben. Kaputt gespielt? Ja, ja. Was heißt das? Naja, also wir haben ihn, also er war teilweise in der Nervenklinik, stationär und ambulant. Mhm. Über 2 Jahre haben wir ihn damit, ich weiß, wie nennt man noch diese Mittel da, zum Ruhigstellen. Ja, ja. Der ist teilweise in der Schule eingeschlafen. Der war mopsfidel, wie wir ihn damals weggeholt haben. Ne? Und jetzt habe ich eben ein Kind, das interessiert einen Jungen, ne? Der nicht Mu, nicht mehr sagen macht. Konnte er sich denn noch gut an dich erinnern? Ja, sicher, doch, ja. Doch. Hast du das Gefühl, dass er dich jetzt als Mutter auch akzeptiert? Ja, doch, das macht er, doch, doch. Erzählt er denn auch so aus dieser Zeit? Ja, ja, ich meine, einige Sachen erzählt er nicht, da will er nicht mit raus. Mhm. Aber so jetzt, was da im Krankenhaus so mit ihm gelaufen ist und so, das haben wir jetzt schon alles rausgekriegt. Mhm. Weil er eben auch nicht vergessen konnte, ne? Ist da nicht unglaublich viel Hass auf das System? Ja, ja, sicher. Ja. Doch, hast wenn du dich man die Leute sieht, die einem das so angetan haben, da könnte man doch... Sitzen diese Leute, die immer das, noch im Amt, genau. Die du von damals noch kennst, die sitzen da jetzt immer noch im Amt. Mhm. Ja, das ist das Schlimme. Naja, also da, ich meine, ich hoffe ja, dass jetzt der Stein ins Rollen kommt. Gibt es denn, heißt das, dass du da jetzt irgendein Verfahren anstrebst? Oder? Das habe ich schon. Hast ja, du schon? So eine Art wird massiv ermittelt, bloß da sind doch Akten verschwunden, ja. und, ne? Besteht die Chance, dass dein Sohn so etwas wie eine Wiedergutmachung oder Schmerzensgeld bekommt? Ja, das ist es ja, was ich will. Dass er jetzt vernünftig in irgendeinen Reha-Platz kriegt, dass er sich auch wieder vernünftig erholen kann. Mhm. Der Junge ist jetzt wie alt? 14. 14 Jahre. Also eine ganz dicke Zeitspanne seiner Kindheit ist weg. Kaputt gemacht, ne? Ja, die haben sie ihm kaputt gemacht. Wie schätzt dein Rechtsanwalt die Chancen ein, dass ihr euer Recht nachträglich bekommt? Was heißt euer Recht zumindest, dass es eine Wiedergutmachung gibt? Ja, doch, doch. Das ist eigentlich ziemlich gut, weil ich ja alles auch belegen kann. Mhm. Ich habe ja nichts weggeworfen. Ich habe es eigentlich immer alles aufgehoben. Mhm. Auch seine Sachen, so Kinderbilder und Gemaltes und sowas. Das haben wir und eben vor allen Dingen auch den Kontakt dazu den Behörden, ne? Und direkt den Kontakt damals nach Berlin. Hm. Ja, na, nun bist du wirklich da ein gebranntes Kind, sag ich mal, von einem solchen Fall. Ja, ich wollte bloß eben mal dieses Thema aufgreifen, ja. Weil das noch keiner gesagt hat. Es gibt bestimmt noch mehr. Mit und Sicherheit. Eltern, die, ja. Ne, die sollen sich kundig machen. Viele wissen es vielleicht noch gar nicht. Ja. Ne? Was gibst du denn für einen konkreten Ratschlag? Die sollen sich an... Es gibt viele Vereine, die gegründet wurden, mhm. Familienhilfe, und die können einem wirklich toll dabei helfen. Wie kommt man an diese Vereine dran? Ja, sicher. Ja, wie kommt man da ran? Oh Gott, ja, unser ist jetzt direkt in den Sternmeck, die können da helfen. Ja. Aber es gibt also Vereine in jeder Ortschaft. Ja, in jeder Suchtberatung gibt es auch eine Familienhilfe. Ja. Das heißt aber, wenn sich jemand bei uns meldet, könnten wir das auch über dich erfahren. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Ne, die helfen. Und die helfen massiv. Da sind Rechtsanwälte drin, da sind welche vom... Also, ist Wahnsinn. Ja, na, aufgrund der gemachten Erfahrung würde ich gerne noch eine politische Frage an dich stellen. Mhm. Was denkst du denn, das ist ja nur ein ganz großes Problem in der ehemaligen DDR, so wie es ein ganz großes Problem nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Nazis war. Wie kriegt man diese Leute aus den entscheidenden Positionen wieder raus? Wie man die raus, ja. Sicher, man muss. Also viele sind ja auch so, die haben noch Angst vor der Stasi, so wie ich. Ja. Ne, weil wir ja auch massiv bedroht wurden. Mhm. Das war ja wirklich, ne, ich habe heute noch Angst vor diesen Leuten. Mhm. Und die sollen echt nicht still sein. Mhm. Die sollen an die richtigen Stellen gehen und die sollen Strafanzeigen stellen. Also auf jeden Fall sich wehren, auf sein Recht, Recht pochen. Jeder Beamte, der irgendwas hört, die ermitteln und die ermitteln massiv. Ja. Bloß wenn keiner was sagt, wird auch keiner was tun. Auf das Recht pochen und keine genau. Angst haben vor dem alten Gespenst mehr. Ja, genau. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir und deinem Sohn wirklich alles Gute, Jana. Mhm. Mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Doris, 20 Jahre. Ja, hallo. Hallo, Doris. Hallo. Ich grüße dich. Mein Thema ist die Eifersucht. Die Eifersucht? Ja. Aha. Also ich habe jetzt verlobt seit Silvester Und ich muss sagen, durch meine Eifersucht ist unsere Beziehung, also die hat jetzt schon einen richtigen Knacks weggekriegt. Was machst du? Also ich muss sagen, ich bin so richtig krankhaft eifersüchtig. Ich weiß nicht, warum es eigentlich anfing. Aber ich schätze mal, ich hatte viele schlechte Erfahrungen. Meine vorhergehenden Freunde, die hatten mich einfach immer betrogen und ich habe es immer erst hintenrum erfahren. Mhm. Gut, das sind jetzt so die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Gibt dein jetziger Freund oder Verlobter dir denn Anlass, wirklich Anlass, eifersüchtig zu sein? Also ich sage mal, er hat noch zwei Brüder und eine Mutter und die reden den immer in der Beziehung. Mhm. Und die sagen immer, machen mit der Schluss so und so, also die können mich nicht leiden praktisch. Mhm. Eben nur, wenn ich was machen soll und wenn ich mal irgendwie gut sein soll. Also bist du auch eifersüchtig auf die Familie? Nee, so nicht, aber die versuchen alles, um uns auseinanderzubringen und die haben schon öfters versucht, weil denen seine Brüder, die bringen einfach Mädchen mit, einfach, ach so, weil sie ihn verkuppeln wollen. Mhm. Und deswegen, ich habe keine ruhige Minute mehr, auch wenn er mal eine andere anguckt. Das ist auch Doris, entscheidend ist ja, wie dein Verlobter sich dann verhält. Ja. Springt der darauf an oder lässt den das kalt? Also ich sag mal so, der ist einmal so und einmal so, also jetzt direkt anspringen tut er nicht, aber ich sag mir immer mal, das ist eine Familie und irgendwie hält eine Familie eben immer mal zusammen. Mhm. So sehe ich das. Und wenn wir mal wirklich Krach hatten, also er hat auch schon öfter seiner Mutter und seinen Brüdern recht gegeben. Mhm. Und das kann ich eben nicht verstehen, denn er sagt, er liebt mich und liebt mich, aber er duldet, dass die immer, wenn wir allein sein wollen, dass die ins Zimmer reinkommen, weil wir sind jetzt auf Wohnungssuche, wir hatten leider bis jetzt noch kein Glück. Und wenn wir dann alleine sein wollen, dann kommen die rein und er sagt ja noch nichts mehr was. Und deswegen denke ich, das gefällt ihm irgendwie. Ja, oder er hat Angst vor der Familie. Er traut sich nicht da, sich durchzusetzen. Ja, also das haben wir auch schon. Aber ich meine, er ist jetzt 22 Jahre. Da müsste er das können, ne? Denke ich auch. Ja, eben drum. Ja. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass ihr beiden auf Wohnungssuche seid? Ja. Ihr wollt zusammenziehen? Na. Ja. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? 5 Jahre jetzt. 5 Jahre, eine Jugendliebe. Ja. Wir waren schon mal mit 14 Jahren zusammen, sagen wir mal so. Mhm. Aber das ging dann auseinander, weil wir beide noch unsere Freiheit wollten und so. So, ihr seid ja verheiratet, aber du bist gar nicht so glücklich. Verlobt, ihr seid verlobt, aber du bist gar nicht so ganz glücklich. Nee, weil ich genau merke, weil mich macht das mit verrückt, wenn ich ständig denke, der ist weg. Mhm. Ich denke, ja, jetzt ist er wieder woanders. Die Brüder treffen den mit dort und dort. So geht das. Und das beschäftigt mich Tag und Nacht. Also sind ja zwei verschiedene Schuhe oder zumindest zwei Themenbereiche. Einmal die Familie, die dazwischen funkt, was ich immer auch sehr, sehr beschissen finde, wenn Familien das tun. Und wir waren schon fixen alle wegen der Familie. Also ja, wir haben schon manchmal Rotz und Wasser geheult, weil die uns so fixen alle gemacht haben. Ja. Wir waren damals 18 Jahre alt. Und da kam die Mutter, die hat uns Vorschrift machen wollen, wann wir uns zu sehen haben und immer und so weiter. Hast du denn die Hoffnung, wenn ihr eine Wohnung findet, dass das besser wird? Also sag mal so, Hoffnung nicht, aber ich nehme mal an, wenn er dann getrennt wohnt, weil er ist ja jetzt nur der Popanz für alle, würde ich mal so sagen. So, das ist der Bereich Familie. Der andere Bereich ist aber so generell die Eifersucht. Ja, also das macht mich dermaßen krank. Ja, also deswegen will ich dich fragen, Doris, wie sehr glaubst du denn, dass dein Freund dich lieb hat? Also er sagt es mir täglich, aber ich habe schon eben jetzt auch meine vorhergehenden Freunde, die haben mir das auch immer gesagt. Und ich habe auch viele jetzt Bekannte, die haben dieselbe Geschichte erlebt. Also ich sage das mal so, also man kann viel sagen, aber eben anders fühlen. Jetzt habt ihr aber, nur gut, ihr seid ja so lange zusammen und ihr kennt euch schon wahrscheinlich in- und auswendig. Ist denn ein einziges Mal etwas vorgefallen, wo du sagen würdest, aha, ich habe recht gehabt? Also das sagen wir mal so. Also er hat damals, einmal hat er gesagt, wie alt waren wir da? Da waren wir 15. Da hat er mich wegen einer anderen Schluss gemacht. Ja, aber das ist so lange her, du bist. Ja. Und seitdem nicht mehr? Nee, aber ich merke jetzt, wenn er jetzt irgendwie jetzt mal, also wenn wir jetzt in der Stadt sehen, Disco oder so, dass der immer, wenn ich an, immer jetzt, wenn er denkt, ich sehe es nicht, dann schielt er einem immer hier anderen Weibern hinterher und da könnte ich schon wieder ausflippen. Mhm. Weil das ist jetzt echt krankhaft, weil ich mache mich damit voll fertig und ihn auch und ich habe schon öfters gemerkt, dass ich unsere Beziehung damit gefährde und wir waren deswegen schon fast auseinander. Deswegen würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle erstmal sehr vorsichtig sein und warten mit Heirat, ne? Also das würde ich auf jeden Fall, ihr seid noch so jung, würde ich ein bisschen noch hinschieben. Hm. Vielleicht, es ist ja oft so, wenn Leute sich so jung kennengelernt haben und so lange zusammen sind, dass dann doch irgendwann mal die Luft raus ist. Und man sich ja, das, und man sich das auch nicht traut einzugestehen. Und das musst du jetzt erst noch rauskriegen, ob das bei deinem Freund der Fall ist oder ob du da Wahnideen im Kopf hast. Das ist jetzt die große Schwierigkeit erstmal. Das ist es. Aber ich merke jetzt schon, wenn ich jetzt mit dir telefoniere, jetzt immer im Hinterstübchen, was macht er? Und das deswegen, ich bin da fixen alle dann. Ist denn so dein Misstrauen im Laufe der Jahre gewachsen oder warst du immer schon so? Das fing eigentlich immer in dem an, in dem ich immer mehr gemerkt habe, dass ich ihn immer mehr für ihn empfinde. Ja. Und umso mehr ich ihn jetzt was für ihn empfinde, umso stärker wird es. Ja. Und das ist so krank, das ist schon so krankhaft, dass ich ihn schon mal was vom Kopf geknallt habe und dass ich schon öfters ihn eine richtige geklatscht habe, obwohl ich manchmal selbst merke, wenn ich ihm Vorwürfe mache, hier, wie lächerlich das ist. Doris, also ich finde es erstmal, um auf nochmal das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, ich finde es auch nicht so schlimm, wenn man als Pärchen ausgeht und auch mal ein paar anderen Leuten nachguckt. Das finde ich noch nicht schlimm und das sollte man auch noch nicht eifersüchtig sein. Ja, das weiß ich, aber das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Das ist so ein komisches Gefühl bei mir innen drinne, das ist es ja. Ja, du läufst natürlich Gefahr, du musst dich da schon irgendwie im Griff haben. Du läufst natürlich Gefahr, dass du auch so eine Beziehung kaputt machen kannst durch eben so ein endloses Eifersuchtsgerede, dass der andere dann irgendwann denkt, ich kann es nicht mehr hören. Eben drum, und deswegen das war bei uns schon mal der Fall. Und er hat schon gesagt, ich soll nochmal zum Psychologen gehen. Ja. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du derselben Meinung bist. Weil sonst mache ich wirklich noch unsere Beziehung kaputt und das wäre schade, echt. Also es ist sehr schwer einzuschätzen. Ich denke mal, wenn du selbst das Gefühl hast, dass das fast schon krankhaft ist und du selbst nicht die Kraft hast, das irgendwie in den Griff zu kriegen bei dir, dann wäre mal ein Gespräch sicher nicht schlecht mit einem Fachmann. Das kann auf keinen Fall schaden, würde ich mal so sagen. Weil es geht ja um eure Liebe, dass du die nicht kaputt machst, ne? Ja. Das andere Problem ist eben wieder die Eltern jetzt. Vielmehr die zwei Brüder und die Mutter. Doris, lass mich mal unterbrechen. Du weißt, dass ich immer einen Psychologen hier im Hintergrund habe. Ich fände es interessant, was der für eine Einschätzung hat. Bleib doch mal am Telefon und sprich mit dem noch mal ein paar Worte. Ja. Sollen wir es so machen? Klar. Doris, viel Glück. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Die Rosi ist dran, 25. Ja, hallo. Rosi. Ja, mein Thema, Heiligabend 93 wurde ich mit einer Waffe bedroht. 93 mit einer Waffe? Ja. Ja. Also ich fange mal jetzt von vorn an. Ne? Ich habe damals mit meinem Mann getrennt gewohnt, in einer Dachwohnung. Ja. Und er wollte mir Heiligabend eine Sattschüssel anbauen, aufs Dach. Und das Beste, wo der beste Empfang war, halt über der Abstellkammer von meinen Nachbarn. Ja. Ja, an diesem Tag, hing der Schlüssel draußen. Ja. Ja, und ohne Erlaubnis sind wir dann in die Kammer rein, also mein Ex-Mann. Und hat angefangen, halt die Sattschüssel einzubauen, also aufs Dach, ne? Ja. Gut, ich drehe mich um, ich war gerade bei ihm, um einen Kaffee zu bringen, drehe mich um, kommt mein Nachbar, sieht uns, geht wieder raus, kommt mit seiner Freundin wieder raus und die Freundin fängt dann mit uns an zu schimpfen und zu meckern. Wir dann, ja, haben uns entschuldigt, es tut uns leid, wir wissen, wir haben es falsch gemacht, wir hätten vorher fragen sollen. Und dann wollten wir anfangen, also alles abzubauen. Sagt sie, nee, ist schon gut, ihr habt euch entschuldigt, ne? Wir dürfen da drin bleiben. Und wir müssten nur, wenn wir fertig sind, dann sauber machen. Mhm. Ich sag, gut, ist in Ordnung, ne? Haben wir dann auch gemacht, die sind dann weg. Also mein Nachbar war ja mit dabei, ne? Ja. Gut, mein Ex-Mann hat dann weitergemacht, ich bin dann in die Küche, mein Bruder kam dann. Und dann hat dann mein Ex-Mann gemeint, ja, so setz dich ins Wohnzimmer, lass die Tür offen, ich stell jetzt den Dings da ein, also die Sattschüssel. Gut, wir sind dann ins Wohnzimmer, haben geguckt, ständig aufs Fernseher geguckt und auf Kanäle können. Auf einmal höre ich, dass jemand eine Tür zuschließt. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht. Und auf einmal höre ich das Rufen von meinem Ex-Mann. Ja, was ist los hier? Die Tür ist abgeschlossen. Was ist denn los? Bin dann raus, schnapp mir meine Kleine, die ist gerade wach geworden. Die war früher eineinhalb. Mhm. Hat sie mir auf den Arm geschleppt und bin raus, mein Bruder hinterher. Und sehen wir, dass das abgeschlossen war. Und wir, hä? Wieder an den Nachbarn geklingelt und geklopft. Ne? Keiner machte auf. Obwohl wir Stimmen gehört haben. Ich bin mit der Kleinen runter zum Hausmeister. Der konnte mir auch nicht weiterhelfen. Der wollte sich auch nicht da einmischen. Sind wieder hochgegangen, weiter geklopft und geklingelt. Und auf einmal reißt er die Tür auf und macht uns sowas von nieder. Ja, was wollt ihr, Kanacken und Dreckschweine und dies und jenes, ne? Na, ich gemeint, ja, warum haben Sie die Tür zugeschlossen? Na, der ist noch da drinnen, wir haben doch die Erlaubnis. Ich weiß von nichts, ich weiß von nichts. Ich gemeint, was, Sie wissen von nichts? Sie haben doch, wir haben doch die Erlaubnis gekriegt von Ihrer Freundin. Nee, ich weiß von nichts, ne? Und weiter gestritten und er wollte halt nicht die Tür aufmachen. Da hat er gemeint auf einmal, dieses Dreckschwein da drin soll darin verrecken, ne? Und wir weiter und diesen auf einmal sehe ich, dass er in die Wohnung rennt, sehe an in den Flur die Garderobe hängen mit dem Halfter, mit der Kanone. Ich schreie noch zu meinem Ex-Mann, oh mein Gott, der hat eine Waffe, ne? Und dann sind wir zurück in die Wohnung gelaufen, ne? Und der schreit dann draußen rum. Und? Oh. Und dann? Wie ja, mein Ex-Mann hat es dann, ja, der ist dann raus aus dem ganz kleinen Dachfenster, aber zum Glück war der so dünn, ne? Ist da durchgepasst, ne? Ist über das Dach so ein 4, 5, 6 Meter, glaube ich, war das entfernt von dem Kinderzimmerdachfenster, macht die Tür, stößt es mit dem Fuß ein, springt runter, mein Gott, hat er kein Bein gebrochen, war ziemlich hoch, raus, aber der war dann schon längst verschwunden, ne? Also er hat euch mit der Waffe bedroht? Ja. Und das war es dann? Ja, das kommt weit, er hat dann die Polizei gerufen. Er hat die Polizei gerufen? Mein Ex-Mann dann. Ach so. Ja, der hat ja noch, bevor der Nachbar gegangen ist, zu uns gesagt, wenn wir noch einmal klingen, würde uns alle abknallen. Und ne? was sagt die Polizei? Ja, die ist dann gekommen, hat gemeint, wir sollen in die Wohnung reingehen, ne? Sind dann, haben wir halt die Schusswaffe da, weißt du? Haben geklingelt, ganz vorsichtig. Und die, ja, hier ist die Polizei. Ja, Moment mal. Haben sie es abgestritten? Moment, bitte? Haben sie es dann abgestritten? Ja, später, wie sie da reingingen. Aber wie der dann der Nachbar gesagt hat zu den Polizisten, die Tür war noch zu, hat er gesagt, Moment mal. Und dann hat er uns nur zugeblinzelt, der Polizist, aha, er hat doch eine, weil er gesagt hat, Moment mal, weil er jetzt gleich aufgemacht hat. So, die sind dann reingegangen, haben durchsucht. Und dann kam er mit so einem kleinen Radio an, sieht aus wie ein Walkman, ich weiß jetzt, wie das heißt. Das ist es das, habe ich gemeint, nee, wir wollen uns veräppeln so. Ne? Und meinte, ja, ich habe mir das gleich gedacht. Ne? Rosi, wie ist die Sache denn dann gänzlich und endgültig ausgegangen? Ja, es kam zum Vorgericht. Es kam vor Gericht. 94. Und habt ihr Recht bekommen? Das weiß ich nicht. Also heute war wieder eine. Er ist dann in Berufung gegangen. Ach, das läuft immer noch. Das ist heute, sind wir wieder hier. Also gestern kann man jetzt sagen. Ja. Weil um 9.30 Uhr waren wir vor Gericht. Und so haben wir so nebenbei mitgekriegt, dass er wieder also im Gefängnis sitzt für eine andere Sache. Ach du lieber Walter, habt ihr aber wirklich was. Ja, also was erlebt. Ich habe gedacht, Gerbe. Und da habe ich gedacht, manchmal habe ich so Albträume, da sehe ich, dass der abknallt. Ich habe die Kleine auf dem Arm. Oh, das kann so ich mir gut vorstellen. Mensch, Rosi, eine üble und schlimme Geschichte von der Rosi. Ja, und ich denke mir, hoffentlich ist es jetzt vorbei. Ja. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal vor Gericht zu gehen und das jetzt vorzusagen. Ja. Rosi, oh, das ist schlimm. Ich wünsche euch was. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Kleine Musikpause. Ihr Lieben, hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom WDR. Zu hören im Radio bei 1Live und zu sehen im WDR Fernsehen. Heute Nacht offene Sendung, offenes Talkradio. Und das bedeutet für alle Neuzugänger bei uns, ihr könnt hier anrufen zu jedem Thema, egal was, ob es was Persönliches ist, was Intimes, was Allgemeines, was Politisches, was Gesellschaftliches, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Die Telefonnummer ist kostenfrei. 0130 29 11. Und bevor es jetzt weitergeht, haben wir wieder eine kleine Talkradio-Postecke. Und es geht los mit einem Brief von Karl. Mit Karl aus dem Zillertal in Österreich. Und der Karl schreibt, ihre plakative, zur Schau getragene Freizügigkeit und Toleranz, zum Beispiel in Sachen Sexualität, ist für mich indiskutabel. Sie reden mit Prostituierten, als seien das ganz normale Menschen. Sie geben einem sichtlich Gestörten ein Forum, der über sogenanntes Fisting berichtet. Wie können Sie all die vielen Homosexuellen, die bei Ihnen anrufen, nur so ernst nehmen? Ich möchte Ihnen ein Zitat beifügen, das Sie sich 10-mal durchlesen sollten. Es stammt aus einer Betrachtung der katholischen Kirche von 1986 zum Thema Seelsorge für homosexuelle Personen. Dieses Zitat werde ich vorlesen und dieses Zitat, das haben wir nachgeprüft, ist authentisch. Das wurde so niedergeschrieben. Wie folgt. Die spezifische Neigung der homosexuellen Person ist zwar in sich nicht sündhaft, begründet aber eine mehr oder weniger starke Tendenz, die auf ein sittlich betrachtet schlechtes Verhalten ausgerichtet ist. Homosexuelles Verhalten ist unmoralisch. Soweit das Zitat. Lieber Karl aus dem Zillertal, ich nehme all diese Leute, die Sie gerade erwähnt haben, die nehme ich sehr ernst, weil ich mich einen Teufel schere um Ausführungen dieser Art der katholischen Kirche. Dann schreibt die Doris aus Werther. Und sie nimmt Bezug auf eine Sendung, auf unsere Sendung vom 14.02. zum Thema Selbsttötung. Hallo Jürgen, so paradox es klingen mag, diese Sendung hat mir gezeigt, wie sehr ich am Leben hänge und dass ich nicht aufgeben will. Jetzt habe ich wieder Mut und habe sofort nach der Sendung begonnen, meinen Lebenslauf umzuschreiben. Ich mache wieder Pläne und ich habe begonnen, das Chaos in meiner Wohnung zu beseitigen. Ich sage euch herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg mit der tollen Sendung. Herzliche Grüße, eure Doris. Vielen Dank, Doris, und weiterhin alles Gute. Dann schreibt Gudrun aus Kaiserslautern. Ich vermisse, jetzt kommt wieder Harald Schmidt. Ich vermisse bei dir eine klare Distanzierung von Harald Schmidt. Du machst zwar die eine oder andere Einschränkung, scheinst aber doch auf seiner Seite zu stehen. Schämst du dich nicht, jemanden zu verteidigen, der Witze über Minderheiten macht, der keinen Anstand besitzt und der sogar dich selbst schon verarscht hat? Schämst du dich nicht? Nein, Gudrun, ich schäme mich nicht. Der Jens, 15 Jahre, aus Koblenz, schreibt mir: Hi Jürgen, ich bin ein absolut eingefleischter Fan von dir und deiner erstklassigen Sendung. Vielen Dank. Ich verpasse niemals eine Folge und sollte ich doch einmal vor 1 Uhr im Bett liegen, läuft der Videorekorder und zeichnet alles auf. Wie bestimmt viele deiner Fans habe ich noch einige Fragen an dich. Erstens, glaubst du an Gott? Antwort: im herkömmlichen Sinne, im christlichen Sinne, glaube ich nicht an Gott. Hörst du eigentlich außer Techno, in Klammern Kotz, Ausrufungszeichen, auch noch andere Musik? Also ich bin zwar ein Techno-Fan, lieber Jens, aber mehr was so die Tanzgeschichte angeht, zum Hören nicht so sehr. Ich mag außer Techno noch sehr gerne House, Soul und sehr gerne Klassik. Dann eine weitere Frage: Vor was hast du am meisten Angst in deinem Leben? Da würde ich sagen, am meisten Angst habe ich vor Einsamkeit und vor Krankheit, vor schwerer Krankheit. Was bringt dich zum Lachen? Jetzt sage ich nicht Harald Schmidt, sondern ich sag mal die Doofen, die bringen mich schon ziemlich zum Lachen. Was war deine peinlichste Situation, dein peinlichstes Erlebnis? Das habe ich nun dummerweise vor einer Weile hier schon mal erzählt. Das ist diese Geschichte mit dem KEC. Soll ich das nochmal erzählen? Ganz kurz. Also KEC ist Kölner Eishockey-Club. Und es gab ein großes Spiel vor ein paar Jahren des Clubs und ich marschierte durch die Kölner Innenstadt. Ein Kamerateam kam auf mich zu und fragte mich: Was glauben Sie, wie heute Abend der KEC spielen wird? Und ich sagte dann mit der Inbrunst der Überzeugung: Ach, wissen Sie, ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball. Das war schon sehr peinlich, als das hinterher auch noch im Fernsehen zu sehen war. So, und die letzte Frage: Was hältst du von Videospielen? Da habe ich überhaupt nichts mit am Hut, mein lieber Jens. Das war der Jens aus Koblenz. Und noch eine Karte. Eine Karte von Yvonne, woher weiß ich nicht, von irgendwoher. Und das nimmt jetzt Bezug auf unsere Blondinenwitze vorige Woche. Also, die Yvonne schreibt: Frage, warum haben einige Frauen oft einen roten, geschwollenen Bauchnabel? Antwort: es gibt auch blonde Männer. So, jetzt ist am Telefon, wer ist jetzt dran? Klaus, stimmt das? Ja. Klaus 34. Ja, ich bin's. Hallo, guten Abend erstmal. Ja, schönen guten Abend. Zu deinem ersten Leserbrief da: Der Mann sollte sich mal in Toleranz üben. Also mein Thema ist, ich bin ein Strafvollzugsbeamter im Knast in Köln. Ja. Und in letzter Zeit liest man ja öfter schlechte Kritiken über die Gesetzeshüter, was wir ja im weiteren Sinne auch sind. Und ich möchte einfach mal an der Stelle sagen, wir sind keineswegs alle Faschisten oder Rassisten. oder Menschen, die gerne andere foltern, sondern wir sind auch Menschen, haben eine zweijährige Ausbildung und haben mit sehr viel menschlichem Leid zu tun. Klaus, das ist jetzt ein bisschen schade. Wir haben morgen ein ganzes Thema zur Sendung Knasterfahrungen. Ja. Hast du morgen Nacht Zeit? Ich werde es versuchen. Dann können wir vielleicht morgen Nacht miteinander reden, dann wird das sehr gut ins Thema reinpassen. Ja, ich wollte nur mal kurz was loswerden, ja. Wenn es nicht allzu schlimm ist. Ja. Das ist Folgendes. Heute war ja aktuell eine Geiselnahme in Celle. Ja. War auch es war die Anstaltsleiterin, ist aber auch Bediente des Vollzuges, nicht hier bei uns, sondern in Celle, wie gesagt. Und ich möchte einfach mal an der Stelle sagen, wir haben wirklich hier mit einer Menge armer Menschen zu tun. Also ich, ein Beispiel, kann nicht verstehen, dass ein Mensch 30 Jahre seines Lebens für Hausfriedensbruch auf Raten im Knast verbringt. Ich kann aber auch nicht verstehen, dass einer, der Päderastenfront angehört oder gerne Leute umbringt wegen 20 Mark, dass der dann mit Bewährung, Geldstrafe oder Kurzstrafe davonkommt. Also es macht einem persönlich Probleme. Das ist nicht leicht. Ja. Also man steht doch ziemlich alleine damit. Sowas wie Supervision, wie es beispielsweise Psychologen und dergleichen haben, gibt es für uns ja nicht. Und es ist, so mal von Nachtarbeiter zu Nachtarbeiter gesprochen, es ist nicht leicht, wenn man nach Hause kommt, hat Gewalt erlebt, hat einen Suizid erlebt, hat viele süchtige Zugänge, meistens sehr krank auch, hat die gesehen, man nimmt das mit. Entzug, ja. Kummer, Einsamkeit, Trauer, sind noch eine Menge unverschämt, gewaltbereit, das Risiko ist also auch nicht zu unterschätzen. Nur ich habe einfach das Problem in letzter Zeit, also ich habe es deinem Redakteur vorhin auch gesagt, wenn man irgendwo hingeht, auf eine Feier beispielsweise, und wird angesprochen, irgendeiner weiß ja immer, was man von Beruf ist, dann teilen sich die Fronten immer sofort. Die einen ist man sofort ein Schließer, ja. Für die anderen ist man ein Therapeut. Die einen denken, wir leben hier im Hotel, ja. Und die anderen denken, wir würden die nur quälen rund um die Uhr. Ja. Und halt die Vielfalt menschlicher, sag ich mal, Nöte, Bedürfnisse, Betreuung, Bewachung ist natürlich auch ein Teil, einer der wesentlichen, zweifellos. Ja. Das wissen die Menschen nicht. In Zeitungen wird immer nur einseitig berichtet oder wenn es entscheiden Leute, die haben noch nie einen Knast von innen gesehen, noch nie mit den Menschen Auge in Auge zu tun gehabt. Und das stört mich einfach und es macht mir im Moment den Job schwer, dass man, ich sage es mal ganz krass, von Idioten zu seinem Job befohlen wird. Also Klaus, nehmen wir das doch mal als kleinen Einstieg vielleicht für morgen. Und wir haben deine Telefonnummer. Wenn du erreichbar bist, dann würde ich morgen in der Sendung nochmal anrufen. Ich würde mich gerne mit dir noch ein bisschen ausführlicher unterhalten. Ja, gerne. Ist das möglich? Ja, versuch's. Dann würde ich ganz einfach sagen, bis morgen Nacht. Okay. Okay, klar. Und dann so von Nachtschicht zu Nachtschicht, schlaf gut. Ja, danke schön. Nachher. Ciao, tschüss. Jana, 27. Hallo Jürgen. Schon wieder eine Jana? Ja. Zwei Janas heute. Ja, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal das Vergnügen. Das auch. Zum anderen Thema allerdings, das war Gewalt an mir. Ja. Falls du dich erinnerst. Sag mal noch ein paar Stichworte. So. Also er hat mich da vor der Haustür krankenhausreif geschlagen und lag nachher noch auf meiner Motorhaube und bedrohte mich auch noch zur Zeit. Ich weiß, ja. Erinnerst du dich? Ja. Oh, jetzt ist mein Akku alle. Oh nein, auch das noch. Mein Telefon. Jetzt bricht es zusammen, oder wie? Ja, so halbwegs. Kleinen Moment mal bitte. Ihr Lieben, mit diesen Funktelefonen, das ist immer was. Jetzt geht Jana durch die ganze Wohnung, wahrscheinlich in den unteren Stock. Jana ist jetzt verschwunden. Hallo? Ach, das war... Oh, Gott sei Dank. Die Nation wartet auf dich, Jana. Oh, diese Technik. Fürchterlich. Da hat man schon ein schnurloses Telefon und dann nervt einen der Akku. Ja, aber dein Thema jetzt heute Nacht. Ja, also ich habe zum Thema Gruppensex was zu sagen. Und zwar habe ich da eine ganz merkwürdige Erfahrung gemacht. Und zwar bin ich eigentlich ein absoluter Gegner von sowas. Ja. Vorab gesagt. Vorab, warum? Weiß nicht, ich mache das nicht. Also wenn, dann möchte ich mich also einem Partner hingeben, den ich auch wirklich liebe. Also ist nicht so dein Ding? Nee, eigentlich nicht. Nicht dein Geschmack? Nee. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie verklemmt bin oder Sex gegenüber nicht aufgeschlossen bin, das also ganz und gar nicht. Lehnst es moralisch auch nicht ab, sondern sagst einfach, das ist nicht mein Ding? Nee, mein Ding auf jeden Fall nicht. Aber du hast jetzt irgendwas erfahren damit? Ja, ja. Und zwar haben wir letzten Freitag ein Treffen gehabt von zwei Freunden und einer Freundin, die ich 12 Jahre nicht gesehen hatte. Mhm. Und zu einem Bekannten habe ich eigentlich noch einen regelmäßigen freundschaftlichen Kontakt. Ja. Und irgendwie ist das aus einer Sektlaune entstanden. Und zwar ist dann der eine, den ich also seit Jahren schon kenne, mit meiner Freundin aufs Zimmer gegangen. Die waren dann auf einmal weg. Mhm. Und ja, dann waren wir nur noch übrig und wir sind dann auch irgendwie in ein Zimmer in diesem Haus und dann fing das Ganze an mit einer Massage, was dann auch alles ein bisschen netter wurde nachher. Aber ihr wart da noch getrennt, ne? Da waren wir noch getrennt, ja. Und urplötzlich ging die Tür auf und dann kam also meine Freundin rein und fragte, ob wir nicht rüberkommen wollten. Aha. Also da drüben würde es doch einigermaßen interessanter zugehen und wir möchten doch mal rüberkommen. Und da war die Freundin schon nackt? Ja, war also mit dem anderen schon im Bett gewesen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob denen das dann nun alleine zu langweilig war oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall fragte sie dann, ob wir nicht rüberkommen wollten. Und wir sind dann rüber und... Hast du dann eine Sekunde gezögert? Wenn's nee, nicht so nein, irgendwie nicht. Ich war an dem Tag völlig hemmungslos. Das kenne ich gar nicht von mir. Siehst du, was da in dir schlummert, ne? Ja, ich bin aus allen Wolken über mich selbst gefallen. So, dann seid ihr rübergegangen und dann? Ja, also dann war das ganz witzig. Dann ist auf einmal der eine, mit dem ich vorher zusammen war, dann zu meiner Freundin. Mhm. Und ich war dann mit dem, den ich schon seit 12 Jahren, also freundschaftlichen Kontakt hatte, mit dem war ich dann zugange. Und ihr wart alle in einem großen Bett? Ja, ja. In einem wahnsinns französischen Bett. Ja, wie sich das gehört dann für solche Anlässe? Ja, ich muss auch sagen, das war alles ganz nett, obwohl ich eigentlich niemals mit diesem Mann normalerweise schlafen würde. Ganz einfach, weil ich mir die Freundschaft nicht vermiesen würde. Naja, und irgendwie hat sich dann auch noch zwischen uns Mädchen was ergeben. Also wollte ich gerade ansprechen, ja. Ja, also ich meine, wir haben jetzt nicht miteinander geschlafen, sondern wir haben uns währenddessen, wir dabei waren, haben wir beide uns gestreichelt. Ja, also schon auch ein erotischer Kontakt zwischen den Frauen. Ja, das war unheimlich, also das fand ich toll. War das dein erstes Erlebnis dieser Art mit einer Frau? Ja. Und wie fandst du das? Richtig gut? Ja, schön. Ja. Schön. Also das ist auch irgendwo, weiß ich nicht, eine Frau weiß ganz anders, wie eine Frau zu streicheln ist irgendwo, ne? Ich meine jetzt, ich habe bestimmt keine lesbischen Anlagen, ich liebe Männer über alles. Ja. Und würde wahrscheinlich auch nie eine feste Beziehung zu einer Frau anfangen oder so. Aber das war toll, also, muss ich sagen. War es denn so schön, dass du vielleicht sogar eine Sekunde überlegt hast, noch einen Schritt weiter zu gehen und das auch noch mehr sexueller werden zu lassen mit der Frau? Nee, da hatte ich also irgendwie ganz große Hemmungen, muss ich sagen. Ja, das nicht. Also so streicheln und Küsschen, also keine richtigen Küsse, sag ich ganz einfach mal, das war drin, aber irgendwo war dann da doch zu wenig Alkohol im Spiel. Und sind die beiden Männer sich auch erotisch ein bisschen näher gekommen? Nee, das gar nicht. Also die kamen sich auf einmal völlig abgeschrieben vor, guckten sich nur groß an, so nach dem Motto, was geht denn jetzt ab hier? Ja. Ne, weil die Mädels, wir lagen ja nebeneinander in der Mitte des Bettes und die Männer also am äußeren Rand. Und also die guckten sich nur ganz sparsam an und fragten sich, was ist denn jetzt hier los? Ne? Dauerte diese Aktion sehr lange? War das eine richtig lange? Auch so 2-3 Stunden. Doch, schon so lange? Ja. Und es gab so richtig Orgasmus für alle? Für dich auch? Nee, irgendwie nicht. Das nicht? Irgendwie nicht, leider. Aber bei den Jungs ja? Ja. Wie war es dann danach, das Gefühl? An demselben Tag war es nicht weiter bedrückend, sag ich ganz einfach mal. Aber jetzt komme ich damit nicht mehr klar. Das ist ganz komisch. Seid ihr denn dann alle nach Hause gegangen oder wie ging das dann weiter? Nein, also dieses Treffen, das fand ja bei dem einen Freund von mir statt, den ich schon seit 12 Jahren regelmäßig besuche. Und die anderen sind dann alle noch nach Hause gefahren. Ja. Also einer war dabei, der gar nichts getrunken hatte und mit dem sind wir dann alle gefahren. Ja. Und jeder war dann für sich alleine zu Hause. Ja. So, und dann wahrscheinlich ein bisschen wie von Sinnen ins Bett gegangen, ein bisschen angetrunken und bis morgens aufgewacht. Und dann hat man doch ein seltsames Gefühl, denke ich mir. Ja. Und das hält bis heute an. Ja, also ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich jetzt meinem Freund, den ich schon so lange kenne, da gegenübertreten soll. Erstmal dem. Ach so, es gibt noch eine feste Beziehung. Nein. Nee. Nein, ich rede von dem, zu dem ich die ganze Zeit Kontakt hatte. Verstehe, Also ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich dem gegenübertreten soll. Normalerweise telefonieren wir echt so alle 2-3 Tage. Und das findet jetzt gar nicht statt. Nee, also ich habe mich nicht getraut, ihn anzurufen und er hat mich auch noch nicht angerufen. Der ist wahrscheinlich genauso gehemmt wie du und weiß nicht, was er sagen soll. Ja, also ich weiß auch nicht, ganz fürchterlich. Aber du ekelst dich nicht im Nachhinein? Nein, ekel nicht, das war ja schön. Ja. Das war ja wirklich schön. Es ist ja einfach nur ein bisschen peinlich auch. Ja. Ruf ihn einfach an und tu so, als wäre nichts gewesen. Oh. Und sprich es vielleicht einfach so sehr locker an, nach dem Motto, ich fand's toll, wie fandst du es? Ja, das ist echt witzig gesagt, ich weiß nicht. Ja, aber irgendwie muss das Eis brechen. Ja, vielleicht ist das ja der Anfang sogar einer längeren erotischen Beziehung mit so einer Gruppe. Nein, bestimmt nicht. Nein. Nein, bin ich nicht für. Das Problem an der Sache ist ja auch, ich bin zurzeit verliebt in jemanden, der also nicht zu dieser Vierertruppe gehört. Ach, es wird immer komplizierter. Ja, eben. Und das ist nämlich mein Problem. Ich denke ganz, ganz stark an ihn und es belastet mich dieses, was ich da am Wochenende hatte. Ja, gut, okay, das ist noch ein extra Thema. Aber eigentlich finde ich solche, ich habe ein einziges Mal auch so ein Gruppensex-Erlebnis gehabt und finde es bis heute toll, dass ich das erlebt habe. Und ich denke, man sollte sich da wirklich nicht so sehr den Kopf machen. Kriterium ist, hat es einem gefallen? Und wenn es einem gefallen hat, ist es gut. Ja. Ne? Und man kann es vielleicht abbuchen als schöne Lebenserfahrung. Ja. Und ich würde das gar nicht weiter problematisieren und den Freund wirklich ganz einfach mal anrufen. Mhm. Und mal sehen, wie sich das ergibt im Gespräch und es dann noch ansprechen, ohne jetzt sehr grüblerisch ranzugehen. Ja. Er ist ja, also er ist solchen Sachen gegenüber ja sehr aufgeschlossen. Also ich weiß von ihm, dass er sowas öfter gemacht hat. Ja, na siehst du, dann gibt's ja gar keine Gefahr. Ja, weil er mich nicht anders kennt, weißt du? Er kennt mich nicht so, dass ich sowas mitmachen würde. Der war total baff. Deswegen wird er jetzt auch Hemmungen haben, vielleicht bei dir anzurufen. Genau. Du musst den die nächsten Tage anrufen. Ja. Und mit dem Kaffee trinken gehen. Sag mal, darf ich dir mal eine ganz persönliche Frage stellen? Bitte, alle Fragen. Mich interessiert wirklich mal deine Sexualität. Ja, da habe ich aber schon viel erzählt hier in der Sendung. Das habe ich wahrscheinlich gerade an den Tagen nicht mitbekommen, weil ich arbeiten musste. Also ich stufe mich als bisexuell ein. Ja. Mit momentan einem stärkeren Mann Hang zum Manne. Das ist aber schade. Warum? Du gehst der Frauenwelt verloren. Nein, ich bin überhaupt nicht der Frauenwelt verloren gegangen. Alles klar. Es ist so ein bisschen, die Proportionen sind jetzt mehr zum Manne, aber ich mag die Frauen sehr. Das ist doch was wert. Jana, ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir Tschüss. Auch, Jürgen. Ciao. Tschüss. Claudia, 19 Jahre. Ja, hallo. Hallo, Claudia. Ja, also bei mir und meiner Freundin gibt es Probleme mit Drogen, mit Pillen, so in Discos. Ecstasy-mäßig? Ja, genau. Ja, habt ihr schon welche genommen? Ja, schon mehrere. Ja. Also das hat letztes Jahr bei mir im November angefangen. Da habe ich eigentlich gesagt, ich probier's mal und dann nie wieder. Ja. Und da habe ich halt dann dieses Gefühl kennengelernt, das ist, als wenn in einem irgendwas aufgeht, als wenn irgendwie eine Blüte aufgeht. Dann kommen Glücksgefühle, man ist total hellwach, total glücklich. Und das habe ich dann halt einer Bekannten von mir auch gesagt, erzählt, wie das ist. Und sie wollte das dann auch ausprobieren. Ja, und jetzt sind wir so weit, dass wir jedes Wochenende weggehen in eine Disco und tanzen bis zum Umfallen, kann man sagen. Und das ist einfach dieses schöne Gefühl, das uns ewig wieder da dran zieht. Und das ist genau das Lockmittel von diesen Sachen, ne? Ja. Dass man am Anfang denkt, das ist ganz toll. Und ehe man sich versieht, ist man abhängig oder hat irgendwelche heftigen Schäden. Das Schlimme an diesen Tabletten ist ja, dass man überhaupt nicht weiß, was da alles reingemischt ist. Ja, eben, das ist es. Und das schlimme Nebenwirkungen haben kann im Gehirn und weiß ich was überall. Das wird in irgendwelchen Giftküchen im Ausland produziert oder auch im Inland. Und kein Mensch weiß, welche Gifte da reingegossen werden. Ja, wir haben uns auch so oft schon vorgenommen, damit aufzuhören. Mhm. Aber jetzt ist das Problem, dass wir halt in der Zeit, seitdem wir da dran gekommen sind, so viele Beziehungen zu Leuten aufgebaut haben, die das selbst verkaufen und das zum Einkaufspreis kriegen. Ja, was jetzt, halt, ja? Ja, jetzt haben wir auch beide seit 2 Wochen neuen Freund. Und die sind halt auch direkt an der Quelle und da brauchen wir meistens dann gar nichts für bezahlen. Und dann heißt es immer, ja, jetzt gehen wir hin und nehmen nichts. Und dann sieht man, wie gut die anderen drauf sind. Und dann denkt man, okay, mach's es nochmal. Aber man kommt einfach nicht davon weg. Und jetzt am Samstag waren wir auch zusammen weg. Ja. Und dann war der Sonntag, also gestern, das war irgendwie, als wenn der ganze Tag an einem wie ein Film vorbeiläuft. Als wenn man sich selbst irgendwie im Film sieht. Das war dann quasi der Kater danach, ne? Ja, nee, das war das Gefühl, das war sonst eigentlich nicht da. Und heute der ganze Tag auch irgendwie in der Schule total nervös. Und sobald man irgendwie die Musik hört, ist man auf Deutsch gesagt am Rumzappeln. Also irgendwie also das sind dann schon doch, ja genau, die üblen Nachwirkungen, dass der Sonntag im Arsch ist und unter Umständen der Montag dann auch noch. Ja. Ne? Und geschweige denn, welche gesundheitlichen Schäden da sind. Claudia, da hilft, glaube ich, oder ich bin sicher, nur die Radikalkur, indem ihr euch streng verordnet, absolut auch nicht einmal, sondern keinmal mehr ranzugehen. Ja, aber das ist wieder das Problem, man kennt so viele und dann wird man immer wieder mit reingezogen und alleine schon die Freunde. Und da sagt man ja auch nicht, ach nee, geht alleine, wir wollen nicht. Aber man kann aber wirklich wunderbar Disco-Spaß und Tanzspaß haben, auch ohne die Dinger. Ja, das hatten wir ja vorher auch immer. Eben. Und wir gehen ja auch jetzt eigentlich dahin und sagen uns nein, diesmal nicht. Ja. Und dadurch, dass man halt die anderen sieht, die noch besser drauf sind, wo man dann denkt, oh, die haben jetzt wieder diese Glücksgefühle, ach komm, einmal noch. Aber offensichtlich macht es dir ein Problem und dir ist es unangenehm schon, ne, dass du die Dinger nimmst. Irgendwie schon. Dann gibt es nur die eine Möglichkeit, Claudia, indem ihr euch das hart verordnet, wenn ihr das zu zweit versucht durchzuziehen, ist das ja vielleicht schon einfacher als alleine. Ne, das hilft ja schon ein bisschen. Ja. Oder wenn ihr zumindest euch es abtrainiert, dann sagen wir jetzt, das nächste Mal nicht, dann wird das vielleicht schon mal ein Erfolgserlebnis. Dass ihr euch fest vornimmt, nächstes Wochenende gehen wir aus, wir gehen tanzen, aber wir beide bleiben ganz klar dagegen und werden nichts einnehmen. Na, versuchen können wir es noch mal. Das geht nur so, wie willst du es anders hinkriegen? Irgendwann bist du in der Gosse vielleicht. Ja, aber wir sind so oft schon mit dem Willen dahin gegangen, nein, jetzt wirklich absolut nicht. Und dann kennt man so viele, willst du nicht und komm, nimm doch noch mal, du weißt doch, wie schön das ist. Mhm. Und dann hat man es gleich wieder drin. Das ist genau dasselbe, wenn jemand alkoholabhängig ist oder Alkoholiker wird, dass immer wieder diese Versuchungen da sind, aber da hilft wirklich nur, wenn man da sehr streng zu sich selbst ist. Ja, obwohl man am Anfang gesagt hat, einmal ausprobieren und dann nie wieder. Dasselbe. Und die Gefahren sind einfach, ich sag's gar nicht mal jetzt moralisch, sondern die sind einfach wirklich heftig unter Umständen, dass du dir deine Gesundheit da kaputt machst. Ja, und ich habe jetzt das schlechte Gewissen zusätzlich, dass ich meine Freundin auch noch mit da reingezogen habe. Ja, dann zieh sie jetzt wieder raus, indem du ein gutes Vorbild bist. Claudia. Ich versuche es. Viel Glück euch beiden. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Nico oder Silke? Silke, 28. Ja. Silke, wir sind jetzt noch dran. Hallo. Wir sind dran, ja. Guten Abend. Ja. Ja, ich bin verliebt in einen Mann, wo ich nicht, also alle sagen, dass er schwul ist und ich selbst weiß es nicht. Also Ich wollte da jetzt einen Rat von dir hören. Vielleicht, wie ich das rauskriegen kann. Indem du ihn am besten fragst. Ja, nee, das traue ich mich nicht so direkt. Also, Wieso vermutet man denn, dass er schwul ist? Na, das ist mein Arbeitskollege. Mhm. Und, die Arbeitskollegen, die anderen, die haben gesagt, ja, das ist wohl so. Und ich weiß es nicht. Also der hat mich auch schon mal nach Hause gefahren und dann aber Tschüss gesagt an der Tür und dann ist gut. Mhm. Und also letztendlich, man redet nur so, er ist schwul. Also ja. Du hast ihn noch nie in einer irgendwie schwulen Szene irgendwo gesehen? Oder wie soll ich sagen? Nee, habe ich nicht. Nicht. Ja. Also wir sind mal zu so einer Disco gefahren, da wollte ich aber mal hin zum Gucken. Mhm. Und er ist dann an der Tür, hat dann gesagt, tschüss und viel Spaß. So. Ja. Habt ihr denn überhaupt schon mal dann was zusammen privat unternommen? Nee, wir wollten mal nach dem Dienst Bier trinken gehen, waren schon mal, stimmt. Aber schon mal mit mehreren, nicht beide ganz alleine. Dann versucht doch mal ein Treffen einzufädeln mit euch beiden alleine. Irgendwo ein Kaffee mal trinken oder ein Bier abends irgendwo. Mhm. Und dann versucht doch mal erstmal vorzufühlen. Kannst ja so fragen, hast du eine Freundin? Mal warten, was er sagt. Vielleicht ist er ja ganz offen und sagt, nee, ich habe keine Freundin, ich habe einen Freund, dann weißt du schon. Mhm. Und taste dich doch mal so langsam an das Thema ran. Bis hin, wenn eine gute Gesprächsatmosphäre da ist, kannst du fragen. Sag mal, die anderen sagen, Alter, du bist schwul. Stimmt das eigentlich? Nee, das kann ich nicht. Warum nicht? Nee, also, ich habe auch irgendwo so Respekt vor ihm, weil der hat mir auch noch ein bisschen was zu sagen. Ja, aber das ist doch nicht respektlos, wenn man das fragt. Ist das dein Vorgesetzter? Mhm. Ach du je. Na, dann könnte man es ja noch einfach mal. Dann gestehe ihm einfach, dass du verliebt bist. Nee, das kann man nicht. Kannst du auch nicht. Also, nee, das kann man nicht. Liebe Silke, was machen wir denn da? Ja, das weiß ich ja eben nicht. Also alle offenen Methoden willst du nicht? Na, er hat mal zu mir gesagt, da haben wir uns auch schon mal ein bisschen so angeguckt und da hat er mal zu mir gesagt, also eins musst du dir merken, Privates und Berufliches muss man trennen. Oh. Das war schon hart, das war schon eigentlich eine Abfuhr, ne? Das ist eigentlich eine Abfuhr, ja. Oh ja, das ist schon ziemlich klar. Da wäre ich auch, wenn mir jemand das so sagen würde, in deiner Situation, wäre ich da auch sehr erstmal auf Distanz. Ja, aber wiederum kommen dann jeden Tag irgendwo so unterschwellig so komische Bemerkungen, wo man dann wieder Hoffnung hat. Ja, du musst bedenken, dass Schwule oft sehr charmant Frauen gegenüber sind und Frauen oft das auch falsch interpretieren. Also, ich würde doch auf jeden Fall mal versuchen, einen privaten Kontakt zu arrangieren. Mal einen, wie gesagt, einen Kaffee oder so. Mhm. Um mich da mal so irgendwie ans Thema dran tasten, wenn du dich nicht traust, ganz offen ranzugehen. Mhm. Nur so geht es. Du kannst ja da jetzt nicht schmoren und leiden. Ja, ich leide schon einen Monat lang. Ja, dann ran. Jetzt schlag ihm vor, nächstes Wochenende oder Freitagabend gehen wir ein Bier trinken. Ja, wiederum, ich muss ja auch noch was gut machen dafür, dass er mich immer mal nach Hause gefahren hat. Na siehst du, hast du doch einen, ja wunderbar, ja. Da hast du doch einen Anlass. Silke, wir müssen Schluss machen. Alles klar. Toi, toi, toi. Gut, schönen Dank. Ne? Tschüss. Meine Lieben, das war die erste Sendung in dieser Woche. In der Technik Hans-Jürgen Wilder, Mikrofon Jürgen Domian. Und morgen Nacht, ich habe es ja gerade schon angekündigt, heißt unser Thema Knasterfahrungen. Und ich möchte mit Leuten reden, die schon im Knast waren, damit Angehörigen von Knackis und auch mit Knastangestellten. Unsere Nummer morgen ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen, 0130 29 11. Und die Sendung beginnt um 1 Uhr im Fernsehen, im WDR-Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Eine schöne Nacht und bis morgen. Ciao.